im Zeichen der Unruhe. Adolf Hitler war von einem außenpolitischen Erfolg zum anderen geschritten. Die Saar, Österreich und das Sudetenland gehörten schon zum Reich. Der Chef war in Hochstimmung und fühlte sich stärker und sicherer als je zuvor. Am Morgen des 15. März 1939 erhielt ich den Befehl, sofort eine Fahrkolonne mit Geländewagen nach Dresden in Marsch zu setzen und ständig mit ihr Verbindung zu halten. Der tschechische Staatspräsident Dr. Hacha wurde im Berg in Berlin erwartet. Ich fuhr mit der Diplomatenlimousine zum Anhalter Bahnhof und holte ihn ab. Als wir in den Hof der neuen Reichskanzlei einfuhren, erklang die tschechische Nationalhymne. Staatspräsident Hacha schritt die Front der Ehrenkompanie der Leibstandarte ab und wurde am Portal der Reichskanzlei von Adolf Hitler empfangen. Die Verhandlungen erstreckten sich bis zum Morgen des 16. März. Ich hörte, dass Dr. Hacha bei den unerhörten Anstrengungen der Verhandlungen zusammengebrochen war. Dr. Morell wurde gerufen, um ihn durch eine Spritze Traubenzucker und Vitamine wieder zu kräftigen. Am frühen Morgen des 16. März waren die ersten Verträge geschlossen. Einer meiner Fahrer fuhr ihn zum Zuge, da er nach Prag zurückkehren wollte. Ich hatte inzwischen längst befehlsmäßig meine Kolonne, die aus etwa 10 Geländepersonen und 4 Lastwagen bestanden, nach einer kleinen Station in der sächsisch-tschechischen Grenze fahren lassen. Gegen 6.30 Uhr morgens fuhr Adolf Hitler mit seinem Stabe im Sonderzug von Berlin ab. Wir kamen im heftigen Schneetreiben an der tschechischen Grenze an, wo meine Kolonne auf uns wartete. Ich übernahm wie immer das Steuer des Führergeländewagens. Adolf Hitler nahm neben mir Platz. Wir fuhren voran. Die Kolonne folgte uns unmittelbar. Die Zollbeamten auf beiden Seiten schienen bereits angewiesen zu sein, deutsche Fahrzeuge passieren zu lassen. Ohne auch nur den Versuch zu machen, uns anzuhalten, wurden die Schranken sofort geöffnet. Das Schneetreiben wurde immer stärker. In langsamem Tempo durchfuhren wir die Tschechoslowakei. Infolge der Kette der Straßen rutschte ein Lastwagen meiner Kolonne in den Graben. Das Gepäck wurde sofort von den anderen Fahrzeugen übernommen. Wir hatten keine Zeit zu warten. Der Wagen blieb liegen. Etwa gegen 4 Uhr nachmittags fuhren wir in Prag ein. Das Leben in der alten, ehrwürdigen Stadt ging seinen normalen Gang. Bei der Durchfahrt durch die Straßen der Hauptstadt wurden wir kaum bemerkt. Immer noch hielt das Schneegestöber an. Wir fuhren direkt zum Hradschin, dem Sitz der tschechischen Regierung. Wir waren dort noch nicht angemeldet. Niemand nahm von uns Notiz. In einem Seitenflügel der Burg schlugen wir Quartier auf. Eine Kompanie eines SS-Pionierbataillons traf bei uns ein. Der Rest des Bataillons war infolge des starken Schneetreibens und der glatten Straße unterwegs liegen geblieben. Etwa gegen 5 Uhr nachmittags traf Staatspräsident Hacha mit dem Zuge aus Berlin kommend auf der Burg ein. Zu seiner größten Verwunderung erwarteten ihn dort der Chef. Eine derartige Schnelligkeit des Handelns hatte er nicht für möglich gehalten. Die Besprechungen wurden sofort weiter fortgesetzt. Verträge entworfen und unterzeichnet. Am nächsten Tage kamen die Herren der tschechischen Regierung sowie einige Generale der tschechischen Armee auf den Hradschin. Sie wurden empfangen und Adolf Hitler vorgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand die ganze Besatzung Prags nur aus dem Chef und seiner engeren Begleitung, sowie aus Teilen des SS-Pionierbataillons, die etwa die Stärke einer Kompanie hatten. Das Bataillon rekrutierte sich aus den Angehörigen eines in Dresden zur Ausbildung stehenden Lehrbataillons. Sie waren mangelhaft bewaffnet. Um ihre Bewaffnung wenigstens einigermaßen zu vervollständigen, mussten von den Männern des Führerbegleitkommandos die Hälfte der vorhandenen Maschinenpistolen abgegeben werden. Wenn ich mir heute die Situation vorstelle, so muss ich sagen, es wäre eine Kleinigkeit für die tschechische Regierung und ihre Generale gewesen, Hitler und uns augenblicklich festzusetzen. Wir besaßen keinerlei schwere Waffen und wären in kürzester Frist überrumpelt gewesen. Am Nachmittag des 17. März verließen wir mit unserer Autokolonne Prag. Jetzt erst begegneten uns die ersten deutschen Truppen, die für die Besetzung der tschechischen Hauptstadt vorgesehen waren. Wir fuhren bis zu unserem Ausgangspunkt zurück und von dort unmittelbar im Eisenbahnzug nach Wien, wo man Hitler bereits erwartete. Wie jeder Mensch Licht- und Schattenseiten hat, so hatte sich auch mein Chef seine Fehler. Wenn ihm heute gelegentlich der Mangel an persönlichem Mut vorgeworfen wird, so ist das bestimmt nicht richtig. Seine Umgebung, an ihrer Spitze Martin Bormann, mit der gesamten Generalität, machte ihm sogar oft den Vorwurf, dass er tollkühn sei und seine verantwortliche Pflicht als Staatsführer außer Acht lasse. Ich selbst habe Adolf Hitler in Fronteinsätze gefahren, im Polenkrieg sogar fast jeden Tag. Unvergesslich bleibt mir vor allen Dingen ein Frontflug nach Saporoschje am Dnjepr. Es war im Winter 1942-43, als die Russen mit ungeheurer Anstrengung versuchten, das Donetsk-Becken zurückzuerobern. Das riesige Kraftwerk Saporoschje war das Hauptziel des Ansturms. Wir landeten auf dem Westflughafen von Saporoschje. Den Ostflughafen hatten die Russen gerade mit ihrem Panzerspitze erreicht, als wir auf dem Westflughafen ankamen. Vergebens beschwor die Generalität den Chef, sofort wieder aufzusteigen. Er wollte sich jedoch unbedingt ein persönliches Bild von der Lage verschaffen. Erst als die russischen Rattermaschinen unsere eigenen Flugmaschinen angriffen und er sich nach etwa viertägigem Aufenthalt nach seiner Ansicht genügend persönlich unterrichtet und Gegenmaßnahmen eingeleitet hatte, gab er den Befehl zum Abflug. Von der Saporoschje sind wir nach Vinnytsia, dem Sommerhauptquartier an der Ostfront, geflogen, um von dort aus immer bereit zu sein, die gefährdeten Abschnitte der Front aufzusuchen. Mir liegt jede Glorifizierung Adolf Hitlers völlig fern. Wenn sich aber heute Persönlichkeiten der früheren Zeit berechtigt fühlen, in ihren sogenannten Erinnerungswerken zu behaupten, Adolf Hitler habe stets vermieden, die Front persönlich aufzusuchen, um sein Leben nicht in Gefahr zu bringen, so ist das eine Unwahrheit. Als die Generale ihm immer wieder erklärten, dass die Führung des Krieges gefährdet sei, wenn er sich selbst längere Zeit vom Hauptquartier entferne, ließ er sich davon überzeugen. Sobald jedoch an Brennpunkten des Krieges Gefahren auftauchten, deren Meisterung nach seiner Ansicht nur durch ihn selbst erreicht werden konnten, ließ er sich von niemandem beeinflussen und setzte seinen Willen durch. Es ist nicht Aufgabe meines Buches, die persönliche Einwirkung Adolf Hitlers auf den hinter uns liegenden Krieg zu schildern. Ich fühle mich dafür auch nicht zuständig. Es wird einer späteren Geschichtsschreibung überlassen bleiben müssen, Märchen und Wirklichkeit auseinanderzuhalten. Ich selbst befand mich, bis auf meine wenigen dienstlichen Reisen im In- und Ausland, fast ununterbrochen in seiner engsten Umgebung im Führerhauptquartier. Das Leben dort war einfach und schlicht, von morgens bis in die Nacht von Arbeit erfüllt. Immer wieder verlangte der Chef, dass jeder Angehörige seines Stabes vorübergehend bei einer aktiven Truppe zur sogenannten Frontbewährung eingesetzt würde. Ich aber gehörte zu den wenigen Ausnahmen und bekam trotz wiederholter freiwilliger Meldungen keine Genehmigung zum aktiven Einsatz. Er erklärte mir immer wieder, dass er auf meine Person auch vorübergehend nicht verzichten könne. Den entscheidendsten Einfluss auf die Kriegsführung habe fraglos Keitel und Jodl sowie der jeweilige Chef des Generalstabes des Heeres genommen. Mochte auch Martin Bormanns persönlicher Einfluss auf Hitler noch so groß sein, er durfte bis zum Januar 1945 nicht einmal an den täglichen Lagebesprechungen teilnehmen. Selbst Himmler hatte im Anfang nicht die Berechtigung, an diesen Beratungen teilzunehmen und hat sie erst im Laufe der Jahre erhalten. Als Adolf Hitler den Führerbunker in Berlin bezog und der letzte Abschnitt des Krieges begann, erreichte Martin Bormann auch sein letztes Ziel. Er nahm an den militärischen Lagebesprechungen fast immer teil und gehörte sicher zu denjenigen Männern, die ihren Einfluss auf Hitler dahingehend ausübten, dass sie ihn bestimmten, bis zum letzten Mann zu kämpfen.